Die Debatte um Steuererhöhungen treibt innerhalb der Union weitere Blüten. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Enak Ferlemann aus Cuxhaven schlägt gar die Einführung eines dritten Mehrwertsteuersatzes vor. Zwischen den bereits bekannten 7% und 19% angesiedelt, könnte ein solcher neuer Satz der Gastronomie im Wettbewerb mit jenen Nachbarländern helfen, in denen die Mehrwertsteuer gesenkt werden soll, erläutert der Sprecher der CDU-Landesgruppe Niedersachsen in der Welt am Sonntag. Geflissentlich ignoriert er die mahnenden Worte der Parteivorsitzenden. Jede Diskussion über die Mehrwertsteuer sei schädlich für die Konjunktur, hatte die CDU-Vorsitzende Angela Merkel ihren Parteifreund Günther Oettinger gerügt, der die jüngste Debatte um Steuererhöhungen angestoßen hatte. Die Bundeskanzlerin schließt eine Erhöhung der Mehrwertsteuer nach der Bundestagswahl kategorisch aus. Um sich aus der Krise zu befreien, brauche Deutschland steuerliche Entlastungen und keine Belastungen, so die Parteichefin, assistiert von ihrem Generalsekretär Ronald Pofalla. Steuererhöhungen verbieten sich in Zeiten der Krise. Sie sind Gift für die Konjunktur. Sie würgen Konsumverhalten der Menschen ab. Und das gilt natürlich insbesondere für die Mehrwertsteuer und insbesondere noch mehr für den halbierten Mehrwertsteuersatz. Und der halbierte Mehrwertsteuersatz ist ja damals eingeführt worden, um insbesondere breiten Bevölkerungsschichten den Kauf bestimmter Artikel noch günstiger zu gestalten. Und daran wollen wir überhaupt nichts ändern. Kategorisch hat auch der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer Steuererhöhungen ausgeschlossen. Der bayerische Ministerpräsident erklärte in der Bild am Sonntag, er werde nach der Bundestagswahl keinen Koalitionsvertrag unterzeichnen, wenn darin eine erhöhte Mehrwertsteuer enthalten sei. Steuererhöhungen seien Gift für die Wirtschaft. Seehofer betonte, dass dies für die gesamte nächste Legislaturperiode bis zum Jahre 2013 gelte, und er verweist auf den Entwurf des gemeinsamen Wahlprogramms, über das die Spitzen der Union morgen abschließend beraten wollen. Der Generalsekretär der größeren Schwesterpartei, Ronald Pofalla, indes scheint die Festschreibung auf eine Jahreszahl vermeiden zu wollen. In unserem Programm erklärte er: Ich glaube, dass es die Glaubwürdigkeit gebietet, dass wir jetzt keine Jahreszahlen im Jahre 2009 festschreiben, sondern wir sagen, wir schauen uns diese Wachstumsentwicklung an und wir sagen definitiv, in der nächsten Legislaturperiode gibt es zwei Schritte zur Abschwächung und Reduzierung der kalten Progression in einem Umfang von insgesamt in beiden Schritten 15 Milliarden Euro. Und über die Zeitpunkte, das werden wir uns genau ansehen, wie die Einnahmeseite des Staates sich in den nächsten Jahren entwickelt. Sein Parteifreund Wolfgang Böhmer, Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, warnt vor einer, Zitat, zunehmenden Asymmetrie in der Vermögensverteilung in Deutschland. Bei immer weniger Menschen sammle sich ein immer größeres Vermögen. Das aber könne die Gesellschaft auf Dauer nicht aushalten. Böhmer plädiert für eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes für, so wörtlich, Bestverdiener, so Böhmer im Tagesspiegel am Sonntag. SPD, Bündnis 90, die Grünen und die Linke sehen erwartungsgemäß in der Diskussion über die Steuerpolitik in der Union einen Beweis für die unsoziale Haltung des politischen Gegners. Der SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier äußerte sich am Rande des NATO-Russland-Rates auf der griechischen Insel Korfu. Das richtet sich von selbst. Die CDU-CSU geht am Wochenende in eine programmatische Diskussion mit der Ankündigung von Steuersenkungen. Gleichzeitig und parallel dazu findet die Ankündigungen von Steuererhöhungen statt. Die Öffentlichkeit wird sich dazu ihr Bild machen, da bin ich mir ganz sicher. Die aus dem Ruder gelaufene Steuerdiskussion innerhalb der Union gilt für ihn einmal mehr als Beweis für die mangelnde Führungskraft der CDU-Vorsitzenden.